Erster ein Bote kommt auf die Berge und bringt Frieden. Juda, feiere deine Feste und halte deine Versprechen. Der böse Feind wird dich nicht mehr angreifen. Er ist ganz weg. Zweiter ein Zerstörer kommt zu dir. Beschütze die Festung. Schau auf die Straße. Mach dich bereit für den Kampf. Dritter Gott wird Jakob und Israel wieder stark machen. Räuber haben sie ausgeraubt und ihre Pflanzen zerstört. Vierter, die Schilde der Soldaten sind rot. Ihre Kleidung ist auch rot. Die Wagen glänzen wie Feuer, wenn sie bereit sind. Die Soldaten schwingen ihre Speere. Fünfter, die Wagen fahren schnell durch die Straßen und über die Plätze. Sie sehen aus wie Fackeln und sind schnell wie Blitze. Sechster, der König ruft seine wichtigen Männer. Sie stolpern, wenn sie gehen. Sie eilen zu den Mauern, aber ein Schutzdach ist schon bereit. Siebter, die Tore am Fluss werden geöffnet. Der Palast ist sehr ängstlich. Achter, die Königin wird entkleidet und weggebracht. Ihre Dienerinnen seufzen und schlagen sich auf die Brust. Neunter, Nineveh war immer voll von Menschen. Aber jetzt fliehen die Menschen. Man ruft, halt! Halt! Aber niemand bleibt stehen. Zehnter, raubt Silber, raubt Gold. Es gibt sehr viel davon. Es gibt viele wertvolle Dinge. Elfter, es ist leer und verlassen. Die Menschen haben Angst. Ihre Knie zittern und ihre Gesichter werden blass. Zwölfter, wo ist jetzt der Ort der Löwen? Wo sind die jungen Löwen aufgewachsen? Wo gingen der Löwe, die Löwin und die jungen Löwen, ohne dass jemand sie störte? Dreizehnter, der Löwe raubte, bis seine Jungen genug zu essen hatten. Er tötete Tiere für seine Löwinnen. Er füllte seine Höhlen und Schlafplätze mit dem Raub. Vierzehnter, Gott, der Herr sagt, ich werde gegen dich sein. Ich werde deine Wagen verbrennen. Deine jungen Löwen werden durch das Schwert sterben. Ich werde deinen Raub von der Erde nehmen. Man wird die Rufe deiner Boten nicht mehr hören.